Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Für November war es herrlich warm und die Sonne ließ die Stadt in ihrer ganzen Schönheit erstrahlen. Es war Dienstag vor dem Fest der Madonna della Salute, als Avvocato Carlo Trevisan im Zug von Padua nach Venedig erschossen worden war. Zuerst sah alles nach Raubmord aus, aber der Täter hatte Signor Trevisan gar nichts abgenommen. Kommissario Guido Brunetti von der Stadtpolizei Venedig wunderte sich über die Umstände des Todes und erkundete, wie es seine Art war, zuerst das Umfeld des vermögenden und einflussreichen Mannes. Einmal vor 5 Jahren oder so, hat Francesca erzählt, hatten ihre Eltern Angst, dass sie entführt wird. Chiara, die Tochter Brunettis, war mit Francesca, der Tochter des Avocato, eine Zeit lang in die Schule gegangen. Chiara hatte auf eigene Faust ein paar Freundinnen von Francesca über deren Familie ausgefragt. Ein paar Tage nach Trevisans Tod wurde der Selbstmord von Rino Favero gemeldet. Der bekannte Steuerberater aus Padua hatte allerdings so ungewöhnlich viel Barbiturate im Blut, dass die Selbstmordtheorie, die offenbar von offizieller Seite unterstützt wurde, auf sehr schwachen Füßen stand. Außerdem belegten die Telefonlisten der Telekom, dass Avocato Trevisan und der Steuerberater Favero regen telefonischen Kontakt miteinander hatten. Capitano della Corte von der Polizei in Padua und Kommissario Brunetti tauschten ihre Ermittlungsergebnisse aus und stellten eine weitere Verbindung zwischen den beiden her, deren Spur in ein düsteres, verrufenes Etablissement in Mestre führte und zu einem heroinabhängigen Zuhälter. Was hatten die obersten Finanzkreise mit diesem üblen Milieu zu tun? Von Richter Benjamin erfuhr Brunetti einige pikante Details über den Anwalt Trevisan, die eine Verbindung zur Mafia anzudeuten schienen. Avocato Trevisan hat vor 2 Jahren den Anwalt Martucci in seine Kanzlei aufgenommen. Martucci ist der Liebhaber von Trevisans Frau und deren Bruder Ubaldo Lotto ist der Steuerberater der Kanzlei. Sein Ruf ist nicht der beste. Außerdem hatte Trevisan vor Jahren irgendwelche Geldgeschäfte mit 2 Mafiosi aus Palermo. Manchmal entführt die Mafia die Kinder von Leuten, die nicht mit ihr im Geschäft bleiben wollen. Kommissario? Ja? Ubaldo Lotto. Was ist mit ihm? Zwischen Mestre und Mogliano Veneto. Erschossen in seinem Auto. Vendetta. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. 2. Teil. Avocato Martucci, ich bin Kommissario Brunetti. Das ist mein Kollege Sergente Villamelo. Guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen über Signor Lotto stellen. Ich weiß gar nichts. Im Leichenschauhaus trafen Brunetti und Sergente Vianello den Mann, der zur Identifizierung des Toten herbeigerufen worden war. Vielleicht können Sie uns sagen, wo Sie letzte Nacht waren, Signor Martucci. Ich wüsste nicht, wozu das gut sein sollte. Avocado, es dürfte Ihnen bekannt werden. Bitte. Solche Angaben brauchen wir, wenn wir in einem Mordfall ermitteln. Dürfte Ihnen bekannt sein. Reine Routine. Ich war zu Hause. Welche Verbindungen hatten Sie zu Signor Lotto? Er war der Steuerberater und Geschäftsführer der Kanzlei. Hatte er irgendeinen rechtlichen Anspruch auf die Kanzlei oder einen Teil davon? Ich verstehe nicht ganz. Was meinen Sie? War Signor Lotto Teilhaber der Kanzlei? So viel ich weiß nicht. Und Signora Trevisan? Gehören ihr Anteile? Da müssen Sie sich schon selbst fragen. Das hängt von den Bestimmungen in Carlos Testament ab. Ach, das haben Sie nicht aufgesetzt? Nein. Er selbst. Und Sie kennen den Inhalt nicht? Natürlich nicht. Wieso sollte ich? Ich dachte, dass man als Teilhaber über alle Geschäfte... Ich war nicht sein Teilhaber. Ich wäre es erst mit Beginn des nächsten Jahres geworden. Ich denke, das ist alles. Als das Polizeiboot sie am Landesteg vor der Questura absetzte, waren Brunetti und Vianello sich einig, dass Martucci zwar auf die Frage nach Signora Trevisan offenbar vorbereitet gewesen war, aber die Frage nach der Teilhaberschaft hatte ihn sichtlich nervös gemacht. Kommissario, ich mache erst mal die üblichen Überprüfungen. Vielleicht kann ja jemand bestätigen, dass Martucci in der letzten Nacht zu Hause war. Ja, ist gut, machen Sie. Ihr Benzintank. Lassen Sie nachmessen, wie viel Benzin in Lottos Tank war. Und versuchen Sie herauszukriegen, wann er zuletzt getankt hat. Danach könnte man vielleicht ausrechnen, wann Lotto erschossen wurde. Gut. Ah, Kommissario, er wartet schon auf Sie. Signorina. Wer? Der Vice Questore. Er möchte Sie sehr gern sprechen. Möchte? Sehr gern. Ja, und er war den halben Vormittag am Telefon. Na dann. Avanti. Permesso. Guten Morgen, Brunetti. Nehmen Sie bitte Platz. Ich möchte ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Drei höfliche Sätze von Pater, noch ehe er saß, das machte Brunetti hellhörig. Ich möchte von Ihnen hören, was Sie über den Tod Rino Faveros wissen. Favero? Ja, ein Steuerberater aus Padua, der letzte Woche tot in seiner Garage gefunden wurde. Selbstmord. Ach ja, ja, Favero. Man hat mir mitgeteilt, dass er Carlo Trevisans Telefonnummer in seinem Adressbuch hatte. Ermitteln Sie im Fall Favero? Aber nein, Vice Questore. Gut. Und Trevisan? Was haben Sie da zu melden? Es hat einen weiteren Mord gegeben. Lotto, ja, ja, ich weiß. Ach, sehen Sie da einen Zusammenhang? Ja, den sehe ich. Gut. Dann finde ich, Sie sollten Ihre Zeit und Energie am besten auf die Untersuchung dieser beiden Fälle richten und den Fall Favero den Leuten in Padua überlassen. Brunetti steckte sein Notizbuch ein, stand auf und ging. Von Patters Höflichkeit ein wenig aus dem Lot gebracht. Im Vorzimmer blieb er an Signorina Elettras Schreibtisch stehen. Ja, haben Sie eine Ahnung, mit wem er telefoniert hat? Das nicht. Aber er geht zum Mittagessen ins Staffoni. Er muss bei einem seiner Telefonate dahin eingeladen worden sein, denn er hat mich gebeten, seine Reservierung im Cortes Conta rückgängig zu machen. Brunetti hatte keine Ahnung, ob die Information wichtig sein könnte. Aber im Laufe der Jahre hatte er es recht nützlich gefunden, immer ungefähr zu wissen, was Pater gerade trieb und mit wem er sich traf. Ja? Guido? Ah, Capitano. Wir haben das Restaurant gefunden, wo Favero am Abend vor seinem Tod gegessen hat. War er allein? Nein, er war mit einer Frau dort, etwa 10 Jahre jünger als er. Sehr gut angezogen und nach den Angaben des Obers sehr attraktiv. Der Chef des Restaurants hat uns informiert. Aber ich will den Ober noch selbst befragen. Willst du mitkommen? Wann? Da es ein Restaurant ist, zum Mittagessen. Bene. Brunetti und Della Corte bestellten Fettuccine mit Trüffeln und anschließend Ente, die in diesem Restaurant besonders gut sein sollte. Dazu tranken sie einen Merlot del Piave. Sag mal, hat sich irgendjemand von deiner Dienststelle mit meinem Chef in Verbindung gesetzt? Pater? Nicht, dass ich wüsste, warum. Er hat mir empfohlen, die Ermittlungen um Faveros Tod dir zu überlassen. Ich frage mich, ob diese Empfehlung wohl von hier kommt. Möglich. Offiziell ist es Selbstmord. Alles, was ich unternehme, ist privat. Nach dem Essen, als beide ein Gläschen Calvados vor sich stehen hatten, trat ein runder, wacher Mann an ihren Tisch. Der Kellner, der Signor Favero wiedererkannt hatte, war ein Meister der Beobachtung. Es war dieselbe Frau, mit der er früher schon mal hier war. Wann war das? Einmal vor ungefähr einem Monat und einmal im Sommer. Hatten die beiden was miteinander? Glaube ich nicht. Wissen Sie, worüber Sie gesprochen haben? Nein, aber was es auch war, sie schienen beide sehr davon angetan. Beim letzten Mal hat er ihr Papiere gezeigt. Die hat sie sich eine Zeit lang angesehen. Dabei hat sie dann auch ihre Brille aufgesetzt. Haben Sie eine Ahnung, was das für Papiere waren? Nein, sie hat sie ihm zurückgegeben und er hat sie weggesteckt. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Naja, jetzt wo der Mann tot ist, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber ich glaube, irgendetwas stimmte nicht zwischen den beiden. Wie meinen Sie das? Es war während des Essens, als sie sich die Papiere ansah. Da hat sie einmal aufgesehen und ihm so einen Blick zugeworfen. Was für ein Blick? Ja, nicht böse oder so. Ja, eher so, als hätte sie so etwas wie ihn noch nie gesehen. Hat er den Blick bemerkt? Nein, er schenkte gerade Wein nach. Wissen Sie noch, ob er mit Kreditkarte bezahlt hat? Er zahlte immer bar. Wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie uns an. Ja. Möchten Sie Ihre Brille mitnehmen? Wie bitte? Was? Ja, Ihre Brille. Die Dame hat sie hier auf dem Stuhl liegen lassen. Schauen Sie mal, man kann sie verdrehen und knoten wie Gummi. Ist das nicht toll? Darf ich mal? Ach, warum bricht das nicht? Ja, zeig mal her. Titan. Die Dinger werden nur in Japan hergestellt. Ich würde sagen, das Gestell kostet so ungefähr 1 Million Lire. Sag zumindest meine Frau. Und warum freust du dich so? Bei Brillengestellen, die 1 Million kosten. Vor allem solche, die aus Japan importiert sind, lässt sich leicht die Herkunft feststellen. Und der Besitzer. Brunetti beauftragte einen jungen Kollegen, bei den Optikern der Stadt die Besitzerin der Brille ausfindig zu machen und widmete sich dann der Klientenliste von Avocato Trevisan. Er überflog kurz die Spalten mit den Namen und bei einigen pfiff er leise vor sich hin. Für ihn, der mit den inzestuösen Gerüchten und Kabalen Venedigs aufgewachsen war, war jeder Name, den er las, mit nichts als Klatsch und Schimpf und Schande verbunden. Beruhigend für Brunetti war, dass wenigstens sein Schwiegervater, Conte Falier, nicht auf der Liste stand. Kommissario Mara und ihr Zuhälter sind hier. Hier ist die Akte von ihm. Francesco Silvestri, Körperverletzung, Drogenhandel, Zuhälterei. Über die Frau haben wir nichts. Irgendwelche Probleme bei der Festnahme? Schlägereien? Bei der Frau nicht, aber unser Freund wollte sich dünne machen. Die einzigen Lichtquellen in der düsteren Zelle waren ein schmutziges Fensterchen hoch oben an der Wand und eine 60-Watt-Birne hinter einem Drahtgitter. Haben Sie eine Zigarette? Bitte. Mara erzählte dann bereitwillig die traurige Geschichte ihrer Jugend in Brasilien. Tod der Mutter, schwanger mit 15. Das Kind wächst bei Nonnen auf. Aber das kostet. Junge oder Mädchen? Ein Mädchen. 6 Jahre alt. Wollen Sie ein Foto sehen? Ja, gerne. Mara war von einem Schlepper mit einem Heiratsversprechen nach Italien gelockt worden. Aber sobald sie in Mailand war, hatte ihr Liebster ihr den Pass abgenommen und sie dazu noch ein Papier unterschreiben lassen, dass sie ihm 50 Millionen Lire schulde. Und dann? Dann sagte er, dass er mir eine Stelle in einer Bar besorgt hat. Und da sollte ich arbeiten, bis das Geld zurückgezahlt ist. Aber sie haben mir Kost und Logis abgezogen und ließen mir nur 50.000 Lire im Monat. $30, zu wenig, um ein Kind zu ernähren. Nicht einmal für Brasilien reicht das. Und wie kommen Sie an Francesco Silvestri? Ich war krank. Er kam, hat die Arztrechnung bezahlt. Ich glaube, er hat mich gekauft. Hatte Francesco irgendwas mit der Bar in Mailand zu tun? Oder mit der, in der Sie jetzt arbeiten? Warum wollen Sie das wissen? Wir sind im Zuge anderer Ermittlungen auf die Telefonnummer der Bar gestoßen, in der Sie jetzt arbeiten. Wir wollen herausfinden, ob da eine Verbindung besteht. Und worum geht es bei der anderen Ermittlung? Das kann ich nicht sagen. geht es irgendwie um... Also, um einige von uns, die gestorben sind? Wen meinen Sie mit uns? Huren. Nein, warum fragen Sie? Man hört so viel. Mara, wenn Sie mir etwas sagen wollen, dann tun Sie es. Es bleibt unter uns, das verspreche ich Ihnen. Ganz inoffiziell? Ganz inoffiziell. Wie heißen Sie eigentlich? Guido Brunetti. Was haben Sie denn gehört, Mara? Dass jemand uns umbringt. Nein, das ist verkehrt. Nicht umbringt, aber es starben welche von uns. Ich verstehe den Unterschied nicht. Ja, da war mal so eine kleine Jugoslawin. Sie ist im Sommer umgekommen. Und dann Anja, die kam aus Bulgarien. Die hat es draußen im Gelände erwischt. Und dann der Lastwagen, der von der Straße abgekommen ist. Irgendetwas klingelte bei ihm bei dieser Formulierung, aber Brunetti erinnerte sich an nichts Bestimmtes. Eines von den Mädchen sagt, sie hat gehört, dass die Mädchen für hier bestimmt waren. Um als Prostituierte zu arbeiten? Ja, sie... Ich erinnere mich nicht. Brunetti hörte an ihrer Stimme, dass sie ihm entglitten war. Dass seine Frage den dünnen Faden durchtrennt hatte, der sie vorübergehend verbunden hatte. Wollen Sie Anzeige gegen mich erstatten? Nein. Dann kann ich jetzt gehen? Die Frau, mit der er gesprochen hatte, war plötzlich weg. Und statt ihrer saß da wieder die Hure, die ihn mit auf ihr Zimmer genommen hatte. Ein einziger Blick genügte und Brunetti wusste Bescheid über Francesco Silvestri. Franco war ein harter Bursche. Franco ließ sich nicht unterkriegen. Hören Sie mal, sagen Sie mir, was Sie mir zur Last legen, dann rufe ich meinen Anwalt an und der kommt und der holt mich hier raus. Aus seiner Akte wusste Brunetti, dass Franco heroinabhängig war. Und jetzt war er schon seit 10 Stunden in Polizeigewahrsam ohne einen Schuss. Brunetti wusste, wie er diesen Franco anzupacken hatte und er erfand eine Geschichte, die ihn mit einem Terroranschlag in Verbindung brachte. Das heißt, Sie werden nach den Antiterrorgesetzen in Gewahrsam genommen. Sie verstehen, Signor Silvestri. Man wird Sie 48 Stunden festhalten. 48? Was? Also das können Sie mit mir nicht machen. Sie wollen mir was anhängen, ihr Schweine? Na, sagen Sie schon, was Sie wirklich wollen, Mann. Wer ruft Sie in dieser Bar an? Regelmäßig. Und wen rufen Sie von dort aus an? Ein Mann, der Bescheid sagt, wann neue Mädchen kommen. Ein Mann, ne? Ja. Ich weiß nicht, wer er ist und von wo er anruft. Aber er ruft einmal im Monat an und sagt mir, wo ich sie abholen soll. Sie sind schon zugeritten. Ja, muss ich nur noch holen und arbeiten schicken. Und das Geld? Das Geld, das gebe ich einer Frau. Jeden Monat. Wenn der Mann anruft, sagt er mir, wann und wo ich die Frau treffen soll. Und der gebe ich dann das Geld. Wie viel? Je nachdem. Sie stehlen mir meine Zeit, Signor Silvestri. In manchen Monaten sind es 40 bis 50 Millionen. In manchen weniger. Und in manchen noch mehr, nicht wahr? Ja. Wer ist diese Frau? Tja. Oh, sie kommt mit einem hellen Mercedes. Ich muss da von hinten herangehen, die hintere Tür aufmachen und das Geld auf den Rücksitz legen. Ja, dann fährt sie weg. Und Sie haben ihr Gesicht nie gesehen? Sie hat immer ein Kopftuch um, Sonnenbrille auf. Ihre Autonummer? Habe ich nie gesehen. Es ist immer Nacht und der Wagen ist nicht beleuchtet. Brunetti war überzeugt, dass Silvestri log. Aber er merkte, dass der Mann jetzt bald alles gesagt hatte, was er zu sagen bereit war. Wo holen Sie die Mädchen ab? Wo kommen die her? Überall. Und wie werden die... Werden sie Teil ihrer Lieferung? Menschen sind einfach Huren. Verdammt nochmal, woher soll ich denn das wissen? Lassen Sie mich endlich hier raus. Wie viele waren es? Schluss, Schluss jetzt! Lassen Sie mich hier raus! Die Gespräche mit Mara und ihrem Zuhälter hatten Brunetti nicht in die beste Stimmung versetzt, um sich mit Signora Trevisan und dem Teilhaber ihres verstorbenen Mannes zu befassen. Die Unterredung mit Richter Benjamin hatte Brunetti beiden gegenüber skeptisch gemacht. Signora Trevisan, ich möchte gerne etwas über die Finanzen Ihres Gatten erfahren. Können Sie mir sagen, was aus der Anwaltskanzlei wird? Das können Sie mich fragen, Kommissario. Heißt das, Sie haben jetzt das Testament gelesen, Avocato Martucci? Signora Trevisan behält 60%. Und ich bekomme 40. Darf ich fragen, wann dieses Testament aufgesetzt wurde? Kommissario, bevor Sie sich allzu sehr in der Befriedigung Ihrer vulgären Neugier üben, darf ich wissen, worauf diese Fragen eigentlich hinauslaufen? Auf den Gewinn von Erkenntnissen, die uns zu der Person führen könnten, die ihren Gatten ermordet hat. Mir scheint, es könnte nur dann der Fall sein, wenn ein Zusammenhang zwischen den Testamentsbestimmungen und dem Mord bestünde. Seit wann arbeitet Signor Martucci in der Kanzlei Ihres Mannes? Seit 2 Jahren. Ich habe noch eine Frage. An Sie, Signora, haben Sie ein Auto? Ja. Was für eines? Wozu soll das denn gut sein? Einen BMW. 3 Jahre alt. Grün. Hatte Ihr Bruder in irgendeiner Weise mit Prostituierten zu tun? Mein Bruder ist tot! Lassen Sie ihn in Ruhe! Verdammt, Sie sollen sich nicht so unverschämt benehmen und meinen Bruder mit Dreck bewerfen. Ich muss das fragen. Ihr Mann ist vor einer Woche ebenfalls getötet worden. Also, hatte Ihr Bruder mit Huren zu tun? Mein Bruder war nicht auf Huren angewiesen. Auf dem Heimweg musste Brunetti daran denken, wie Signora Trevisan reagiert hatte auf die Frage nach Lotto und seinen Verbindungen zu Prostituierten. Es schien ihm, als wäre ihr plötzlich etwas aufgefallen. Und die Frau im Mercedes? War sie die Frau, die mit Favero an dem Abend gegessen hatte, an dem er ermordet wurde? Er merkte, dass er das Bedürfnis hatte, mit Paola zu reden. Sie war eine vollkommene Zuhörerin, die Fragen stellte und ihn zwang, ihr die Dinge deutlich zu erklären. Und du glaubst, Signora Trevisan hat verstanden, was du meintest mit deiner Frage? Ja, im Gegensatz zu Martucci. Was glaubst du denn, was Trevisan mit ihnen zu tun hatte? Keine Ahnung. Aber aus ihrer Reaktion schließe ich, dass sie darüber Bescheid wusste. Sowohl Trevisan als auch Favero hatten die Telefonnummern dieser Bar in Mestre, wo ein Zuhälter etliche Mädchen laufen hat. Und immer wieder neue werden nachgeliefert. Von diesem Lotto weiß ich nichts, außer dass er Trevisans Geschäfte führte. Diese Mara, was genau hat sie dich über die anderen Mädchen gefragt? Sie wollte wissen, ob ich etwas über eine Jugoslawin weiß, die umgekommen ist. Und dann hat sie noch etwas von Mädchen in einem Lastwagen gesagt. Was sie damit meinte, weiß ich nicht. Guido, diesen Herbst, ich glaube, du warst auf dieser Konferenz in Rom, da ist irgendwo an der Grenze zu Österreich ein Lastwagen von der Straße abgekommen. Der hatte Holz geladen, aber da waren 8 oder 10 Frauen drin versteckt, die alle umgekommen sind. Ja, ja. Und das war merkwürdig. Das stand einmal in der Zeitung. Und dann war alles wieder vergessen. Ja, ich erinnere mich jetzt auch dunkel, dass davon etwas in einem Interpol-Bericht stand. Über Frauen, die als Prostituierte ins Land gebracht worden waren. Ja, das Protokoll werde ich mir morgen mal kommen lassen. Es war eine ernüchternde Lektüre und er mochte kaum glauben, dass nach Schätzungen polizeilicher und internationaler Organisationen 500.000 Frauen in diesen Handel verwickelt waren. In dem Bericht hieß es auch, dass sich angesichts der erleichterten Transportbedingungen neue Märkte in Osteuropa auftäten. Die ergiebigste Quelle, um sich über Praktiken im Prostituiertenmilieu zu informieren, war Pia. Sie arbeitete allein, ohne Zuhälter, und die illegalen Huren waren Konkurrenz für sie. Pia, hier ist Brunetti. Ah, der schöne Kommissario. Er hatte Pia einmal aus den Klauen eines Luden befreit und sie hatte danach eine Schwäche für Brunetti entwickelt. Und der wiederum mochte ihre Direktheit. Ich brauche eine Nachhilfestunde. Als sie hörte, dass Brunettis Interesse durch den Tod 3er Geschäftsleute geweckt war, lachte sie. Wenn's den Schweinen an den Kragen geht, dann reagiert ihr. Ja, ja, aber wer zieht die Fäden, Pia? Big Business, Dottore. Fragen Sie doch gleich, wer bei den Banken oder an der Börse die Fäden zieht. Es sind die gleichen Männer, mit teuren Haarschnitten und Maßanzügen. Sonntags in die Kirche, täglich ins Büro. Und wenn gerade keiner hinsieht, zählen Sie nach, wie viel Sie an den Frauen verdient haben, die auf dem Rücken arbeiten. Wir sind eine Handelsware, wie alles andere, Dottore. Warten Sie noch ein bisschen und wir werden an der Börse gehandelt. Brunetti nahm ein Blatt Papier und stellte ein paar einfache Rechnungen an. Er schätzte den Durchschnittspreis auf 50.000 Lire pro Nummer. Und dann schätzte er die Nummern pro Tag und versuchte, diese Zahl mit 500.000 mal zu nehmen. Für die Endsumme hatte er kein Zahlwort mehr und er musste sich begnügen, die Nullen zu zählen. Er kam auf 12. Pia hatte recht, das war in der Tat Big Business. Kommissario, wir haben den Optiker, Enzo Carraro in der Calle della Mandola. Und die Brille gehört einer Regina Cironi. Sie hat ein Reisebüro im Univiertel irgendwo auf halbem Weg zwischen der Universität und diesem Teppichgeschäft. Cironi, nö. Sagt Ihnen der Name was? Nein. Ich denke, ich gehe und bringe Signora Cironi vor dem Mittagessen ihre Brille vorbei. Die Frau hinter dem Schreibtisch hatte helles Haar, das an den Seiten zurückgenommen und mit geschnitzten Elfenbeinkämmchen festgesteckt war. Sie war eine elegante Erscheinung in den 30ern. Sie trug eine alte Hornbrille, die so gar nicht zu ihr passte. Am linken Glas war in der unteren Ecke ein halbmondförmiges, gut erbsengroßes Stück herausgeplatzt. Buongiorno, ich bin Kommissario Brunetti. Ja? Signora Cironi, ich bringe Ihnen Ihre Brille zurück. Ach, das ist aber schön. Aber ich hätte sie auch gern bei Ihnen abgeholt. Sie hätten doch nicht durch die ganze Stadt laufen müssen. Wo haben Sie sie nur gefunden? Ich dachte, Sie könnten mir sagen, wo Sie sie verloren haben. Also wenn ich wüsste, wo ich sie verloren habe, dann wäre sie ja nicht verloren gewesen, oder? Sie nahm die Brille, verdrehte den einen Bügel und zog dann beide mit einem Ruck auseinander. Das Gestell bog sich, brach aber nicht. Erstaunlich, nicht? Ich wollte nichts damit zu tun haben, Kommissario. Mit uns? Ja. Und warum? Er war verheiratet. Bedeutet das heute noch was? Seine Frau schon. Auch nachdem er tot aufgefunden wurde? Gerade da. Ich wollte erst gar nicht den Verdacht aufkommen lassen, dass ich damit etwas zu tun haben könnte. Hatten Sie etwas damit zu tun? Kommissario Brunetti, ich habe 5 Jahre gebraucht, um Bürgerin dieses Landes zu werden. Und ich kann sie schnell wieder loswerden, die Staatsbürgerschaft. Deshalb möchte ich nichts tun, was mir die Aufmerksamkeit der Behörden einträgt. Sie wussten, dass Sie Ihre Brille dort vergessen hatten. Ich hoffte, es wäre woanders gewesen. Also, was hatten Sie mit Signor Favero zu tun? Brunetti sah sie die Frage abwägen. Dann nickte sie und tischte die Geschichte einer großen, heimlichen Liebe auf. Wie haben Sie von Signor Faveros Tod erfahren? Aus der Zeitung? Am Morgen danach? Ja, und da haben Sie uns nicht angerufen? Nein. Woher stammen Sie, Signora? Aus Jugoslawien. Wann sind Sie nach Italien gekommen? Vor 9 Jahren. Zuerst als Touristin. Und dann habe ich Arbeit gefunden. Was für Arbeit? Zuerst in einer Bar, dann in einem Reisebüro. Worüber haben Sie denn in dem Restaurant mit Signor Favero gesprochen? Nichts, woran ich mich erinnern könnte. Er wollte sich ein neues Auto kaufen, aber dabei konnte ich ihm nicht helfen. Weil Sie selbst nicht Auto fahren? Man braucht ja hier keins, oder? Und nach dem Essen? Er hat mich zum Bahnhof gefahren und ich bin zurück nach Venedig. Mit welchem Zug? Ich war, glaube ich, so gegen 11 Uhr hier. Der gleiche Zug wie Trevisan. Der Mann, der letzte Woche ermordet wurde? Ja, ja. Kannten Sie ihn? Er war Kunde bei uns. Wir haben seine Reisen organisiert. Für ihn und seine Mitarbeiter. Ist das nicht merkwürdig? Was sollte merkwürdig sein? Dass gleich zwei Männer, die Sie kannten, in einer Woche gestorben sind. In der Questura hatte Signorina Elettra ihm den Computerausdruck mit den entschlüsselten Telefonanrufen von Favero und Trevisan auf den Tisch gelegt. Viele Telefonate waren mit Reisebüros in Belgrad und der Firma Euroemploy in Manila geführt worden. Eine Adresse, die er schon einmal gehört hatte. Euroemploy, die ist doch bekannt. Das ist eine Agentur, die mit jungen Frauen handelt. Soll nicht mal die schlimmste sein. Wissen Sie, wie viele Frauen über diese Agentur zu uns kommen? So zwischen 50 und 100. Im Jahr? Pro Woche. Da war doch so eine Geschichte mit einem Lastwagen, der im Herbst von der Straße abgekommen sein soll. Oben bei Treviso. Erinnern Sie sich daran? Ja, ja. Warum? Wissen Sie noch, wann das war? Das war am 26. September, zwei Tage vor meinem Geburtstag. Das erste Mal, dass es da oben so früh geschneit hat. Aus seinen Computerausdrucken erkannte er, dass am 26. September um 9 Uhr morgens aus Trevisans Büro ein Gespräch mit einer Nummer in Belgrad geführt worden war. Am nächsten Tag war dieselbe Nummer wieder angerufen worden. Er blätterte weiter. Am Tag von Trevisans Tod waren zwei Gespräche aus der Kanzlei geführt worden, beide mit der Nummer in Belgrad. Wenn die ersten Telefonate dazu gedient hatten, den Verlust einer Sendung zu melden, konnten dann diese späteren Gespräche bedeuten, dass mit Trevisans Tod das Geschäft in neue Hände übergegangen war? Pronto. Guido, Guido, komm bitte sofort nach Hause, es geht um Chiara. Was ist los? Ist dir etwas passiert? Ja, ich weiß es nicht, Guido. Sie war im Wohnzimmer und plötzlich wie sie... Ich komme, so schnell ich kann. Völlig außer Atem und mit wackeligen Beinen kam Brunetti zu Hause an. Na, was ist denn los? Was ist passiert? Na, hoffentlich bist du glücklich, wenn du siehst, was deine kleine Detektivin für dich entdeckt hat. So, sag mir einfach, was los ist. Sie müsse sich ein Video ansehen, hat sie gesagt. Und ich sagte, sie soll den Ton leise stellen, weil ich nebenan mein Seminar vorbereiten muss. Und nach einer Viertelstunde fing sie auf einmal an zu schreien. Und als ich aus dem Arbeitszimmer kam, da lag sie völlig hysterisch auf dem Fußboden. Woher hatte sie das Video? Von Francesca Trevisan. Hast du es dir angesehen? Ja. Ja und, was ist drauf? Chiara will mit dir reden. Aber du sollst dir zuerst das Video ansehen. Es war unglaublich, was Brunetti zu sehen bekam. Eine Frau wurde von drei Jungen zwischen 12 und 15 Jahren in einen Raum gezerrt. Dann kamen noch drei Männer dazu. Die Frau wurde festgehalten und nacheinander von allen Männern vergewaltigt. Dann schien der Kameramann den Männern etwas zuzurufen, worauf einer der Männer mit einem Messer hinging und so lässig, als hätte man ihm befohlen, ein Huhn fürs Abendessen zu schlachten, die Klinge durch die Kehle der Frau zog. Brunetti hatte von der Sprache genug mitbekommen, um zu wissen, dass die Männer Serbo-Kroatisch gesprochen hatten. Erst kürzlich hatte er über solche Videos gelesen. Sie wurden in diesen Todesfallen hergestellt, zu denen die bosnischen Städte geworden waren, dann ins Ausland gebracht und dort vervielfältigt und verkauft. Ciao, Papa. Ciao, Angelo. Es tut mir leid, dass du das gesehen hast, Chiara. Haben Sie die Frau wirklich umgebracht? Ich fürchte, ja. Warum tun die sowas? Ich weiß es nicht. Aber die haben sie richtig getötet? Sprich nicht mehr davon. Richtig getötet? Wer hat dir dieses Video gegeben? Francesca. Heute Morgen vor der ersten Stunde. Hat sie was dazu gesagt? Sie hat gesagt, sie habe gehört, dass ich wegen der Sache mit ihrem Vater nach ihr herumfrage. Sie hat sich gedacht, dass ich es für dich tue, weil du doch Polizist bist. Und dann hat sie gesagt, ich soll mir das Video ansehen, wenn ich wissen will, warum jemand ihren Vater umgebracht hat. In der Küche stand Paola am Spülbecken und wirbelte etwas in der Salatschleuder herum. Die ganze Welt stürzt zusammen und wir essen zu Abend. Hat Chiara sich gefangen? Sie macht ihre Hausaufgaben. Was hat jemand davon, sich so etwas anzusehen? Das ist derartig widerwärtig, der reine Horror. Es kommt mir vor, als hätte ich in ein Fenster geschaut. In die tiefsten Abgründe. Die Amerikaner nennen das Snuff-Films. Da werden Leute wirklich umgebracht. Oh mein Gott. Das ist ein Riesengeschäft. Ich werde noch mal zu Francescas Mutter gehen und mit ihr reden. Wusste sie davon? Brunetti hatte keine Ahnung. Er wusste nur, dass er sie satt hatte. Diese Signora Trevisan mit ihrer kaum verhohlenen Verachtung und ihren Unwissenheitsbeteuerungen. Schluss jetzt, Signora. Schluss mit den Ausflüchten. Ich weiß gar nicht, Schluss wovon mit den sie Lügen, sprechen. Was Sie alles gewusst haben und nicht gewusst haben wollen. Ich habe Ihnen schon einmal Rede und Antwort gestanden und alles... gelogen. Jetzt ist Schluss damit. Sonst lasse ich Sie und Ihren Liebhaber in die Questura bringen. Und die Guardia, die Finanza, jede einzelne Geldtransaktion durchleuchten, die Sie in den letzten 10 Jahren getätigt haben. Versuchen Sie das mal, Sie winzlich. Meine Tochter hat das Video gesehen, das aus Bosnien. Meine Tochter ist 14 und sie hat dieses Video gesehen, in dem eine Frau getötet wurde. Was wollen Sie wissen? Die Videos. Ich will alles darüber wissen. Die werden in Bosnien gedreht, in Sarajevo. Weiter? Dann werden sie nach Frankreich geschickt und dort vervielfältigt. Dann werden sie verkauft. Über Verteiler. Wer sind die Verteiler? Ich kenne die Namen nicht. Wer dreht die Originale? Jemand in Sarajevo. Er arbeitet fürs Militär. Wusste Ihr Mann, wer das ist? Ja. Wessen Idee war es, diese Filme zu drehen? Ich weiß es nicht. Ich denke mir, dass Carlo vielleicht einen gesehen hat. Er hatte eine Vorliebe für so etwas. Und ich denke mir, das hat ihn auf die Idee gebracht, sie zu vertreiben. Er vertrieb ja schon andere Sachen per Post und über Geschäfte in Deutschland. Was für Sachen? Zeitschriften. Pornografie. Welche Art von Pornografie? Kinder. Carlo hat gesagt, daran sei nichts Ungesetzliches. Sie sitzen einfach da und sagen, aber ich, nichts Ungesetzliches. Sie sind doch selbst Mutter. Wie viele Videos waren es? Ein Dutzend. Vielleicht 20. Alle gleich? Was meinen Sie mit alle gleich? Videos, in denen Frauen vergewaltigt und ermordet werden. Ich glaube, ja. Wer war außer Ihrem Mann und Ihrem Bruder noch daran beteiligt? Favero. Und sonst noch bei dem Prostituierten? Da war noch eine Frau. Carlo hat sich ihrer bedient bei der Überführung neuer Mädchen. Brunetti registrierte, in welch selbstverständlichem Ton sie seine Frage nach den Prostituierten beantwortete und wie beiläufig sie ihre volle Mitwisserschaft beim Mädchenhandel ihres Mannes zugab. Wer ist die Frau? Er nannte sie die Slavin. Und wo wohnt sie? Hier, in Venedig. Ist es Signora Ceroni? Ja. Ohne eine Erklärung lief Brunetti hinaus. Die Dunkelheit und Kälte, in die er hinaustrat, tat seinen Nerven wohl. Er fand das Haus von Signora Ceroni in der Nähe der Kirche Santa Maria della Salute. Wer ist da? Brunetti. Er nahm kaum Notiz vom Treppenhaus der Treppe, auch nicht von der Art der Begrüßung, mit der sie ihn an der Wohnungstür empfing. Sie haben mir verschwiegen, dass Sie gemeinsame Geschäfte mit Carlo Trevisan hatten. Was haben Sie für ihn gemacht? Antworten Sie, Signora Ceroni. Ich habe für ihn Geld kassiert. Von den Prostituierten? Ja. Was haben Sie noch für ihn getan? Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen die Arbeit erleichtern sollte, Kommissario. Hatten Sie etwas mit den Videos zu tun? Was unterstehen Sie sich? Brunetti betrachtete sie und notierte sich im Geiste, was jetzt alles zu tun war. Ihren Arzt finden und fragen, ob sie schon einmal Rohypnol verschrieben bekommen hatte. Ihr Foto den Leuten zeigen, die mit Trevisan im Zug waren, um zu sehen, ob jemand sie erkannte. Telefongespräche, Fingerabdrücke und Kreditkartenquittungen überprüfen, ob sie schon einmal ein Auto gemietet hatte und fahren konnte. Sie hatten etwas mit den Videos zu tun. Wie haben Sie das herausbekommen? Meine Tochter hat ein Video gesehen. Wie alt ist Ihre Tochter? 14. Es tut mir leid. Haben Sie Trevisan beim Verkauf der Videos geholfen? Kommissario, ich möchte jetzt nicht weiter darüber sprechen. Wenn Sie mich offiziell etwas zu fragen haben, dann können Sie das in der Questura tun, in Gegenwart meines Anwalts. Sie haben die Männer umgebracht, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Brunetti trat aus dem Haus und wartete zwei Ecken weiter, in der Hoffnung, dass Signora Ceroni noch einen Besuch machen wollte. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie aus dem Haus kam. Sie wandte sich nach rechts und ging zum Piazzale Roma und verschwand im Parkhaus. Brunetti postierte sich in der Ausfahrt und er wich nicht zurück, als ein weißer Mercedes in hohem Tempo die Rampe herunterfuhr. Kommissario, Sie Fahren können doch nicht... Sie, ein... Signora. Während sie auf der Schnellstraße den Lichtern von Mestre und Maghera entgegenfuhren, betrachtete Brunetti eingehend Signora Ceronis Profil. Aber sie beachtete ihn nicht und blickte starr geradeaus. So eine klare Nacht. Ich glaube, ich kann sogar Torcello da draußen erkennen. Sie gab Gas und fuhr bald schneller als alle anderen Wagen auf der Strecke. Wenn ich jetzt das Steuer nach rechts herumreiße, fliegen wir ins Wasser. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Als Sie ins Reisebüro kamen, wusste ich, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis Sie wiederkämen. Ich hätte da schon abhauen sollen. Was passiert jetzt? Schwer zu sagen. Nichts Gutes. Ich glaube, es ist mir egal. Wieso? Weil Sie es verdient hatten, alle drei. Erzählen Sie. Ich war sozusagen mittleres Management. Was bedeutet das? Dass ich meinen Arsch nicht mehr auf der Straße zeigen musste. Hat es sich gelohnt? Je weiter ich in der Organisation aufstieg, desto mehr lohnte es sich. Nach 2 Jahren konnte ich das Reisebüro kaufen. Aber Sie haben weiter für diese Leute gearbeitet. Wer einmal für sie arbeitet, hört nicht auf. Tja, die Videos. Ich dachte ja nur in den Begriffen Ware, Marketing, Gewinn. Aber ich hatte gesagt, ich müsste die Videos erst sehen, bevor ich eine Verkaufsstrategie entwickeln könne. Und dann haben sie sie mir gezeigt. Alle drei waren dabei. Wo? In Lottos Wohnung. Da habe ich den Entschluss gefasst. Sie zu töten. Alle drei? Natürlich. Warum haben Sie beschlossen, sie zu töten? Ich glaube, das Entscheidende für mich war, dass Sie diese Videos so genossen haben. Sie kamen gar nicht auf den Gedanken. Es könnte Unrecht sein, sich solche Videos anzuschauen. Sie fanden es offenbar nicht einmal Unrecht, sie drehen zu lassen. Die haben welche drehen lassen. Aber bitte, Kommissario, stellen Sie sich nicht dumm. Es war für Sie ein Geschäft. Das sagt doch alles. Signora Ceroni erzählte Brunetti, wie sie die drei Männer getötet hatte. Und als ob sie der Geschichte eine Wendung geben wollte, stoppte sie ihren Wagen, drehte und fuhr den Weg zurück, den sie gekommen waren. Was ist mit der Pistole passiert? Die ist noch in meiner Wohnung. Ich wollte sie nicht wegwerfen, bevor ich fertig war. Wie fertig? Die anderen. Nach einiger Zeit kamen sie wieder an den ersten Häusern von Venedig vorbei, nur dass sie diesmal auf Brunettis Seite waren. Plötzlich brach sie das Schweigen. Die werden mich umbringen. Wer? Wenn die erfahren, dass ich verhaftet bin, dass ich die drei getötet habe, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mich aus dem Weg zu schaffen. Wer sind diese Leute? Brunetti dachte an Mafia, an Männer mit Schnurrbärten und südlichem Akzent. Aber Signora Cerroni nannte ihm den Bürgermeister einer großen Stadt in der Lombardei und den Generaldirektor eines Pharmakonzerns. Als er sie groß ansah, lächelte sie grimmig und fügte den Namen eines der Staatssekretäre im Justizministerium hinzu. Das ist ein multinationales Unternehmen, Kommissario. Wir reden hier von Vorstandsetagen und Yachten und Privatflugzeugen. Sind Männer, die echte Macht haben. Was meinen Sie, wie die es geschafft haben, Faveros Autopsieergebnisse verschwinden zu lassen? Es war fast 4 Uhr morgens, als sie zur Questura kamen. Oben im 4. Stock öffnete Brunetti die Tür zu seinem Büro und bestellte eine Polizistin zur Durchsuchung von Signora Cerroni. Ich möchte auf die Toilette. Bedauere erst, wenn eine Beamtin da ist. Glauben Sie mir, Kommissario, ich bin keine, die sich umbringt. Das Protokoll machen wir dann morgen. Als Brunetti am nächsten Morgen in die Questura kam, warnte Signorina Elettra ihn vor der schlechten Laune von Vice Questore Pater. Ist was Besonderes? Wegen der Überstellung. Der was? Wegen der Überstellung der Gefangenen, die Sie heute Nacht eingeliefert haben. Ja, aber Überstellung? Was ist denn passiert? Heute Morgen kam ein Anruf aus dem Justizministerium, die Frau gehöre nach Padua und solle dahin überführt werden. Was? Das ist doch... Hallo, Capitano. Ah, Guido. Hör zu, ich habe heute Nacht die Frau festgenommen, die alle drei Männer umgebracht hat. Sie ist jetzt bei euch in Padua. Ach, davon weiß ich nichts. Wo hast du sie festgenommen? Hier, in Venedig. Aber heute Morgen kamen ein paar Leute vom Staatsschutz und haben sie abgeholt. Jemand vom Justizministerium hatte sie geschickt. Das ist ja sehr merkwürdig. Ja. Das ist ja gegen jede Regel. Allerdings. Die Frau ist bei euch festgenommen worden, dann gehört sie auch nach Venedig. Ich werde mich hier mal umhören. Wie heißt die Frau? Regina Cerroni. Vice Questore Giuseppe Patta war sauer. Aber nicht über die undurchsichtige Einmischung des Staatsschutzes, sondern nur darüber, dass Padua jetzt das Verdienst für ihre Verhaftung und ihr Geständnis einheimsen würde. Sie hat 3 Männer umgebracht, 2 davon hoch angesehene Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Und das Verdienst für ihre Festnahme wird Padua angerechnet. Aber Vice Questore... Ich habe Ihnen nichts weiter zu sagen, Kommissario. In seinem Dienstzimmer folgte Brunetti einem Impuls und wählte Della Cortes Nummer. Niemand nahm ab. Er setzte sich. Er stand wieder auf und ging ans Fenster. Dann setzte er sich erneut an seinen Schreibtisch. Die Zeit verging. Das Telefon klingelte und er nahm ab. Ja. Sie hat sich in ihrer Zelle aufgehängt. Zelle gesteckt, bis man einen Kassettenrekorder aufgetrieben hatte, um das Geständnis aufzunehmen. Als sie dann wieder in die Zelle kam, hatte sie sich inzwischen mit ihrer Stromfose am Heizungsrohr erhängt. Guido, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wo sind die Leute vom Staatsschutz? Die füllen Formulare aus. Sie hat ihnen auf dem Weg hierher gesagt, dass sie die 3 Männer umgebracht hat. Hat sie auch gesagt, warum sie es getan hat? Ja. Sie habe in der Vergangenheit Affären mit allen dreien gehabt und sie dann jahrelang erpresst. Jetzt hätten alle drei ihr gesagt, dass sie nicht länger zahlen wollten, worauf sie beschlossen habe, sie umzubringen. Ja. Und alle drei Staatsschutzbeamten sagen dasselbe. Natürlich. Das Wort dreier Staatsschutzbeamter war kaum in Frage zu stellen. Ehebruch, Erpressung, Habgier und Rache. Lauter Laster, die hinreichend erklären würden, was sie getan hatte. Wahrscheinlich waren sie sogar glaubhafter als Wut und Grauen und eiskalter Rachedurst. Sie hatte ihn gewarnt, aber er hatte nicht auf sie gehört. Sie hatte ihm sogar den Mann genannt, der ihre Mörder schicken würde. Oder vielleicht steckte sogar ein noch mächtigerer dahinter. Brunetti stützte die Ellbogen auf seinen Schreibtisch, legte den Kopf in die Hände und blieb lange so sitzen. Er hatte die Frau erst vor Morgengrauen hergebracht, aber um 8 waren schon die Männer vom Staatsschutz da gewesen, um sie abzuholen. Mühsam erhob er sich und ging hinunter in den Wachraum, um den Mann zu suchen, der Wachdienst gehabt hatte, als er mit Signora Cironi in die Questura gekommen war. Preside hieß der Mann. Und Preside hatte um 8 Uhr seinen Dienst beendet, aber in seinem Wachbuch hatte er notiert, 6.18 Uhr, Tendente Scarpa übernimmt Tagesdienst. Kommissario Brunettis Bericht an Tendente Scarpa weitergegeben. Ein Mann aus dem eigenen Haus also. Und ein Vertrauter von Pata. Brunetti verließ den Wachraum und blieb kurz in der Halle stehen, erstaunt, dass er mehrere Sekunden brauchte, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Er drehte sich um und ging auf die Treppe zu, die aus der Questura hinausführte. In Gedanken bei Signora Cironi und der seltsamen Fahrt durch die Nacht mit ihr. Er musste sich eingestehen, dass er nur schwer begreifen konnte, warum sie es getan hatte. Vielleicht musste man dafür eine Frau sein. Er würde Paola fragen. Sie verstand so etwas meist. Vendetta. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspück. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den 2. Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hele Darius. Chiara, Abak Safairat. Patta, Wolfgang Hinze. Vianello, Christian Berkel. Martucci, Max Volkert Martens, Della Corte, Wolf Aniol, Mara, Christine Schönfeld, Signora Trevisan, Johanna Liebeneiner, Regina Cironi, Karin Anselm. In weiteren Rollen Verena von Beer, Gottfried Breitfuß, Rolf Schult, Andrea Herndt-Getries und Hilmar Eichhorn. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 1998.